Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Hurentaxi aus dem Leben der Callgirls, Folge 19. Am Montag ist Koscha wirklich mit mir in die Neutraugasse gefahren. Ambulatorium für sexuell übertragbare Krankheiten. Man muss einen Zettel mit Namen und Adresse ausfüllen, aber wenn keine schriftliche Auskunft gewünscht wird, wird der Ausweis nicht kontrolliert, ist die mürrische Auskunft der Schalterdame im weißen Kittel. Koscha schreibt Mariana Paderewska auf den Zettel. Wir setzen uns in den Warteraum mit den orangen Plastikstühlen. Wenn ich wieder nach Hause fahre, werde ich meiner Schwester sagen, was ich hier mache. Ich meine, sie muss es einfach wissen. Sie ist meine Schwester. Warum willst du das machen? Damit sie sich schlecht fühlt? Damit sie sagt, meine Schuld, arme Koscha, warum habe ich nicht um sie gekümmert? Koscha lacht. Martin, sag mir, gibt es irgendeine Organisation, die Leuten hilft, die AIDS haben? Ich möchte gerne Geld spenden. Du hilfst mir so viel, Martin. Du bist mein Engel, mein Schutzengel. Das sagt sie immer wieder und macht mit den Händen Flügelchen, damit ich sie verstehe. Ach, Baby, ich bin eigentlich nur eine neugierige Nase und bin nett zu dir, weil ich deine Geschichte haben will. Ich bin ein Psychovampir wie der Natascha Hendrix, nur ein bisschen geschickter. Teilnehmende Beobachtung. Neben uns sitzen zwei junge Mädels, vielleicht 15, 16, pummelig mit Tattoos, Piercings, nabelfreien Shirts, aufgeschlitzten Jeans. Bei meiner Frauenpfiffi komme ich aber gleich dran. Du, wie erkennt man eigentlich, ob man Kopfläuse hat? Frag die Mausi, die weiß das. Eine abgemagerte, verfallene Säuferin taumelt vorbei und deutelt kopfschüttelnd auf ihren riesigen, aufgeblähten Bauch. Wir, wann ich schwanger war, sagt sie zu einer kleinen, zerbrechlichen Blonden, die auch schon ihre 50 Jahre hat und einen schmutzigen Verband um die Hand trägt. Zwei junge Rumäninnen reden leise miteinander, und eine füllige Schwarze blättert in einer Zeitschrift. Viel ist nicht los anscheinend. Koscha wird zur Sozialarbeiterin hineingerufen. Die Sozialarbeiterin sieht aus wie eine Sozialarbeiterin. Kurzgeschnittene graue Haare, weiter bunter Faltenrock. Und Koscha sagt, als sie herauskommt, dass sie sehr freundlich gewesen ist. Auch die Ärztin ist lieb und freundlich, nimmt ihr Blut ab und verschreibt ihr eine Scheidenspülung, weil das da ein bisschen gereizt ist. Vera schickt mich Tatjana abzuholen, vom Heim in der Pasetti-Straße. Sie kommt heraus und überschüttet mich mit einem Wortschwall. Ich möchte ja gern etwas für ihn tun, aber ich kann ihm nicht helfen. Ich sage ihm, es ist besser, wir bleiben Freunde. Nein, er ist ein feiner Bursche, aber was soll ich machen? Er hat 5 Jahre keinen Sex gehabt und jetzt, an der Vorhaut hat er lauter kleine Wunden, aus denen Blut geflossen ist. Ich habe gar nicht hinschauen können. Gestern war Juliette auch noch bei ihm, das war zu viel für ihn. Erst Juliette, dann ich. Und heute wieder. Wie ich gekommen bin, war sein Schwanz geschwollen wie ein Ballon. Ich habe zu ihm gesagt, kurier dich erst einmal, 3, 4 Tage und dann komme ich wieder. Aber wirklich ein netter Bursche, spricht sogar etwas Englisch. Wir rätseln, warum er jetzt plötzlich damit angefangen hat, Mädchen zu bestellen, nach 5 Jahren. Vielleicht hat er bis jetzt prozessiert, um endlich Schadenersatz und Schmerzensgeld zu kriegen. Oder er hat eine Erbschaft gemacht. Oder er hat einfach 5 Jahre gebraucht, um draufzukommen, dass sich auch ein Querschnittgelähmter ein Mädchen kommen lassen darf. Ich habe noch öfter Mädchen zu ihm gebracht. Manchmal haben sie ihm, bevor sie weggegangen sind, erst noch Sauerstoff geben müssen. Ich bin ins Studio in der Davidgasse gefahren und habe Güler abgeholt. Ich habe sie in den 11. gebracht, zu einer Frau. Na, ich bin nicht lesbisch, aber hin und wieder macht's Spaß. Die Güler arbeitet am Tag im Studio. Sie hat sicher ihre 100 Kilo, ein breites, dicklippiges Vollmondgesicht und wildes schwarzes Haar, das nach allen Seiten wegsteht, besonders wenn man sie gerade aus dem Schlaf geholt hat. Vor 3 Jahren habe ich noch Kleidergröße 36 gehabt. Dann habe ich meinen Alten mit einer 50-Jährigen erwischt. 2 Jahre habe ich ein Alkoholproblem gehabt. Und du, bist verheiratet? Nein, ich habe mich von meiner Freundin getrennt. Sie ist ein lieber Mensch, aber ich mache manchmal Sachen, bei denen kommt sie nicht mit, die verkraftet sie nicht. Ja, was denn zum Beispiel? Schau, plötzlich fällt mir ein, ich muss nach Afrika fahren oder nach Indien. Und dann gehe ich nicht in ein Urlaubshotel, sondern ich will die Leute kennenlernen. Ich gehe auch in die Slums, zu den Coolies, zu den Arbeitslosen. Na, da wirst du nicht bald eine Frau finden, die da mitmacht. Wenn ich auf Urlaub fahre, das muss luxuriös sein. Vor 2 Jahren habe ich mir einen Brasilienurlaub geleistet. Der hat mich 200.000 Schilling gekostet. Und jetzt, weißt, jetzt will ich eine Woche in dieses Hotel in Dubai, das mit den 7 Sternen. Das einzige auf der Welt. Sowas gefällt mir. Da ist man wer. Ich brauche nur noch einen Mann, der mit mir fährt. Bei der Rückfahrt habe ich noch ein Mädchen vom Räumerplatz abgeholt und gleich ins Studio mitgenommen. Lisa hat sie sich vorgestellt. Bei einer Fahrt doppelt verdienen, das ist dann ein Ausgleich für die Doppeljobs, wo man 2 Mädchen von verschiedenen Stellen abholen muss und nur einen Job bezahlt kriegt. Während die Lisa mit dem Kunden im Zimmer gewesen ist, hat die Gül auch noch einen Kunden bekommen und ist mit ihm ins zweite Zimmer. Ich habe mir einen Eiskaffee aus dem Kühlschrank geholt und den Fernseher aufgedreht. Die Greta ist zur Abendschicht gekommen. Na, hoffentlich ist das Zimmer nachher in Ordnung. Die Mädels von der Agentur versauen mir immer die Zimmer und ich kann dann aufräumen. Bin doch keine Putzfrau. Oder die Jolanta zahlt mir einen Reinigungsbeitrag. Ich wasche eh immer die Handtücher und alles. Bitte, das in die Waschmaschine schmeißen ist nicht so viel Arbeit. Aber die Mädels könnten wenigstens den Aschenbecher ausleeren und die Gummis in Mistkübel schmeißen und nicht unter das Bett. Soll mir die Jolanta 5 Euro geben pro Kunden, dann putze ich halt. Die Gül und die Lisa sind fast gleichzeitig fertig geworden. Ich habe noch eine 1/4 Stunde Zeit gehabt, bevor ich die Lisa ins Orient habe bringen müssen. Wow, hat die Gül gesagt. Wow, also der hat küssen können. Gratuliere, sage ich. Und die Greta? Also ich kann da gar nichts mehr empfinden. Für mich sind das gesichtslose Wesen, die vorbeigehen. Na, beim Sex empfinde ich auch nichts mehr, aber wenn ein Mann wirklich zärtlich küssen kann, also wow, auf das stehe ich heute, da kann ich schwach werden. Das war ein guter Tag für mich, sagt die Lisa. 3 Jobs und lauter schöne Männer. Na wirklich, 90% sind alt und fett. Da ist schon ein Glück, wenn einmal ein Fescher dabei ist. Aber meiner war besser als deiner. Also mir wäre es klein gewesen. Aber er war auch gut. Wir kennen uns aber schon, sagt Lisa, als wir im Auto sitzen. Es ist eine Slowakin, schon in den 30ern, klein, schlank und hübsch. Ja, wir sind einmal miteinander um den Häuserblock gefahren. Das war ein Flop. Ich bin so gestresst, ich habe gar nicht Zeit zum Essen gehabt. Magst du Obst? Ich rauche lieber eine Zigarette. Hast du da immer Obst? Nein, ich war gerade einkaufen. Wie alt bist du? Willst du es wirklich wissen? Ja? Warum? Bei dir ist das schwer zu schätzen. 52. Du bist sehr nett. Meinst du? Danke. Ja, ich spüre das. Ob ein Mensch nett ist, das spüre ich gleich. Ich glaube, du bist auch sehr nett. Na sicher, aber nicht immer. Wenn jemand zu mir nicht nett ist, bin ich's auch nicht. Wo fahren wir hin? Hotel Orient, 2 Stunden. Weißt du Name vom Gast? Nein. Ich denke an einen, weißt du? War in Orient letzte Woche. Der wollte Popo-Massage. Erst mit kleinem Vibrator, dann mit großem und dann mit ganzer Hand. Mit Handschuh natürlich. Na, du hast kleine Hände. Ja, aber weißt du, mir ist so schlecht geworden. Wie ich herausgenommen habe, das war voller Blut. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich schüttle mich angemessen. Aber der ganz gemütlich. Das macht nichts, ich bin's gewohnt, ich habe keine Schmerzen. Du, aber wir haben einen Callboy, der ist 1,85 groß und so breit, und der hat Hände wie ein Holzfäller. Und der hat mir erzählt, dass er das auch gemacht hat bei einem Kunden. Wirklich, solche Hände. Und du? Fährst du selber auch auf Job? Ich? Nein. Aber du könntest. Du siehst sympathisch aus. Na, ich glaube nicht, dass viele Damen mich buchen würden. Na, warum nicht? Wann werden wir da sein? 7:45. Dann rufe ich jetzt Chauffeur von andere Agentur. Er soll mich um 8:45 abholen, weil ich habe dann Job von andere Agentur. Dann brauche ich dich nicht abholen? Doch. Geld musst du abholen, weil ich will nicht fremdes Geld mit mir herumtragen. Das mache ich nie. Ich habe jetzt auch kein Geld mitgenommen. Wieso? Weißt du was? Mir haben schon 3-mal Kunden das Geld aus der Tasche gestohlen. Na, gibt's das? Wirst du nicht glauben, was? 3-mal. Und meine Freundin auch. In Hotel, gell? Sie geht in Dusche, nimmt Handtasche mit, aber weißt du, wenn das Wasser läuft, hört man nicht so. Ist Gast, ich weiß nicht, ganz still im Badezimmer gegangen und hat alles genommen. Geld, Pass, alles. Und was hat sie gemacht? Na, nichts kann sie machen. Was soll sie machen ohne Papiere? Um 8 Uhr weckt mich mein Handy. Ich taumel aus dem Bett, gehe dem Geräusch nach. Bis ich es gefunden habe, ist der Anruf vorbei. Ohne Brille kann ich nicht sehen, wer angerufen hat. Die nebelhaften Buchstaben könnten Victoria bedeuten. Auf gut Glück drücke ich die Tastenkombination für den Rückruf. Eine verheulte Stimme sagt auf Polnisch: Martin, ich habe eine Bitte an dich. Kannst du mich um 9 Uhr zum Bahnhof bringen? Ich muss nach Polen fahren. Es ist Tatjana. Ja, ich kann das machen. Um 9 musst du auf Bahnhof sein? Nein, der Zug geht um 9.40 Uhr. Also um 9 Uhr auf Otterkringer Straße. In Ordnung. Ich gehe. Ich danke dir. Du bist ein Schatz. Ich krieche in die Küche, fülle den Kocher mit Wasser und stelle, während ich warte, bis es kocht, einige dreckige Joghurtbecher und Weingläser in den Geschirrspüler. Mit dem Tee gehe ich nochmal ins Bett. Ich bin völlig groggy. Im Wörterbuch schlage ich Geschehen nach. Co się stało? Was ist passiert? 8:58 schiebe ich rückwärts in den Hof in der Otterkringer Straße. Tatjana kommt aus dem 1. Stock heruntergelaufen in einem grauenhaft hässlichen Hosenanzug aus einer graubraunen Wolle mit irgendwelchen Knötchen oder Knollen. Ich lade ihren riesigen Koffer ins Auto und wir fahren los. Was ist passiert? Aus ihrem Wortschwall reime ich mir zusammen, dass ihr Mann verschwunden ist. Er hat das Kind zu ihrer Mutter gebracht und ist abgehauen. Sie deutet auf ihr Handy. Gestern habe ich halb Polen nach ihm abgesucht. Nichts. Der Mann ist 31 Jahre alt und lässt sein Kind im Stich. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Kürzlich habe ich ihn angerufen und plötzlich sagt er, aus unserem Haus wird nichts. Dann sagt er wieder, wenn du das nächste Mal kommst, fährst du mir nicht mehr weg. Wie stellt er sich das vor? Sollen wir ewig in der kleinen Wohnung bleiben? Was macht denn er? Er hat eine Transportfirma. Anscheinend fährt er mit dem Lastwagen. Nichts als Sorgen habe ich mit diesem Mann. Einmal hat er eine Geliebte gehabt. Dann hat er sich von ihr noch eine Krankheit geholt und sie mir angehängt. Und jetzt das. Gestern war Sabrines Geburtstag. Ich habe den ganzen Geburtstag geheult. Kaufst du mir die Fahrkarte? Beim Bahnhof finde ich nur eine schmale Parklücke, die eigentlich von einem Moped besetzt ist. Ich stelle den Wagen vor das Moped, bekomme die Fahrertür nur halb auf und muss mich hinauszwängen. Du musst abmagern, sagt sie und zwickt mich in den Bauch. Vor den Fahrkartenschaltern stehen überall Schlangen, also gehe ich ins Reisebüro. Dort kriegt man auch Fahrkarten. Ich lasse ihr eine Karte nach B ausstellen. Vor dem Bahnsteig fällt ihr noch ein, dass sie keine Zigaretten hat. Ich laufe hinunter, sie ruft mir nach. Noch ein Feuerzeug! Ich kaufe ihr ein Paket Marlboro Ultralight und das billigste Feuerzeug. Sie schaut es missbilligend an, als ich es ihr bringe. Ich vergesse immer, dass die Mädchen eigentlich ordentlich Kohle haben. Dann Wagennummer suchen, Sitzplatz suchen. Ich hebe ihr den Koffer ins Gepäcknetz und umarme sie. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, ich hoffe, es wird gut. Sicher, sage ich. Ich bin wieder nach Hause gefahren und habe mich noch einmal hingelegt. Gegen Mittag bin ich dann in die Agentur gefahren. Der neueste Klatsch ist gewesen, dass Natascha morgen in die Agentur kommen wird putzen. Aber die Stromrechnung von ihrer alten Wohnung geht immer noch auf meinen Namen, regt sich Jolanta auf. An der Tür ist ein neuer Zettel angeklebt gewesen. Nach 20 Uhr darf außer den Telefonistinnen niemand im Büro sein. Gerd. Keine Ahnung warum. Und an der Pinnwand, Joy 3 Tage Jobverbot. Sie hat einen Job geschmissen wegen eines privaten Rendezvous. Und noch ein paar so Zettel. Der Gerd hat wieder einmal ein großes Aufräumen veranstaltet. Ich habe mir einen Kaffee geholt und mich zum Mirko gesetzt, weil die Vera keine Zeit für mich gehabt hat. Es ist so ein Tag gewesen, wo die Telefone dauernd läuten, aber trotzdem keine Jobs gehen. Ein Wichsertag. Der Mirko hat von der Anfangszeit erzählt. Er ist eine Zeit lang mit Natascha zusammen gewesen. In der Langobardenstraße der Koller, der hat immer nur wollen langsam, langsam und die Juliette tschum, tschum, tschum, tschum, tschum, tschum, tschum, tschum, 20 Minuten und fertig. Zu der Zeit, du, da waren wir nur drei Fahrer, da habe ich mir die Juliette und die Natascha ins Auto gesetzt und gemmer. Die eine zum Job brachte, die andere da, dann wieder die erste abgeholt und zum nächsten Job. Da habe ich 20 Jobs gemacht in einem Tag, da habe ich mit deppert verdient. Und so bin ich dann mit der Natascha zusammengekommen. Aber bei dem Koller langsam, langsam und die Juliette tschum, tschum, tschum, tschum, tschum, tschum, tschum, tschum. Der Mirko lacht sich kaputt. Der Mirko ist früher Vorarbeiter bei Opel Austria gewesen, hat da hochkomplizierte Maschinen bedient. Dann ist bei Opel Austria abgebaut worden, man hat ihm die doppelte Abfertigung geboten und er hat angenommen. Und so hat er plötzlich 200.000 Schilling in der Tasche gehabt. Wie die ausgegeben waren, hat er sich etwas Neues suchen müssen. So ist er zur Agentur gekommen. Zwischendurch haben wir der Vera beim Telefonieren zugehört. Na, wie soll ich wissen, welche von den zweien besser ist? Ich habe mit den Damen nicht gevögelt. Der nächste Kunde hat auch seine Abfertigung bekommen. Ja, wenn du pädophil bist, wende dich an den psychosozialen Dienst. Da bist du bestens aufgehoben. Dann ist der Quiqui zur Tür hereingekommen mit Topfengulatschen und Erdbeerschnitten. Ich bin gerade aus Frankfurt hergedüst. Gestern ruft mir mein Bruder an. Was, die, dass heute Familientreffen ist? Nein, ich bin gleich ins Auto gekupft. Und der Mirko. Soll ich dir die Livia bringen? Wir haben eh nichts zu tun. Die Livia ist nicht da, sagt die Sissi. Na, ich bring dir die Samantha, die wohnt gleich um 6, sage ich. Geh bitte. Na gut, von mir aus die Sibylle. Die Sibylle kannst du schmeißen. Wieso, das ist doch lieb. Ich mag die Sibylle, eine freundliche Ungarin, die jeden Tag ins Fitnessstudio geht. Ja, total professionell, zu professionell. Na gut, dann die Ariel. Na, die schon gar nicht. Na, dann weiß ich nicht. Wir haben nicht den Favoriten wohnen. Das interessiert mich doch nicht, wo die wohnen. Aber mich, für mich ist es nur eine Frage der Entfernung. Ja, du bist ein Arsch, macht auf Piefkisch. Und die Sissi, ja, wenn's mit nichts zufrieden bist, dann musst mit mir Vorlieb nehmen. Ah, macht der Quiqui. Also ich weiß nicht, ihr passt doch gut zusammen, sage ich, sie haben beide Walfischdimensionen. Darauf lenkt der Quiqui ein. Na gut, warum nicht? Jetzt macht die Sissi, ah, na, wenn wir zwar aufs Zimmer gehen täten, wir täten die ganze Zeit nur diskutieren. Was ist denn mit der Ramona, frage ich, die sagt immer nur nette Sachen über dich. Vor kurzem war sie einmal 4 Stunden mit ihm in der Spinne, eine freundliche, rundliche Slowakin. Sehr normal, Kunde, hat sie gelobt, hat alles mitgebracht, Kerzen, Wein, Chips, nur 4 Stunden ist zu lang. Was machst du 4 Stunden lang? Na nix, ficken 1/2 Stunde, sonst reden, alles, meine Familie, meine Kinder. Also die Ramona nie wieder, sagt der Quiqui. Na pass auf, es wird, sagen wir, endlich intim, sagt sie auf einmal, ich hasse diesen Job, ich will nach Hause. Du zahlen, du machen, was du wollen. Na gut, sage ich, das hätte sie vielleicht lieber ihrem Fahrer erzählen sollen. Sie hat mit dir als Mensch geredet heute und nicht als Kunde. Das ist doch nett. Du bist halt für sie der große, weise Vertraute, sagt die Vera. Nein, sagt der Quiqui, sowas tönt mich total ab. Der Gerd ist mit der Sabrina hereingekommen und hinter ihm Scarlett und Lisa, um neue Fotos zu machen. Wenn sie zu wenige Jobs bekommen, probieren die Mädels, ob neue Fotos helfen. Neue Frisur, neue Klamotten, anderes Make-up. Das macht die Jolanta gerne. Sie hat dann auch neue Fotos für die Fotogalerien, die nur die VIP-Kunden mit Passwort sehen können. Die beiden haben vorher angerufen, sich erkundigt, wer alles da ist, und haben je eine Rose und eine Schachtel Merci mitgebracht für Jolanta und die 3 Telefonistinnen. Es ist wichtig für die Mädchen, dass die Telefonistinnen nicht auf sie vergessen. »Jetzt bin ich wieder die schönste Chefin«, sagt Jolanta zu mir und wedelt mit ihrer Rose. In der letzten Zeit nenne ich sie zweitschönste Chefin, wenn ich ihr die Hand küsste, weil der schönste Chef der Gerd ist. Sie schickt die Mädchen hinüber in die Wohnung, sich fertig machen. »Hätten die nicht ein Kebab mitbringen können, statt die Rosen?«, sagt sie. »Ja, wo wir alle schon so hungrig sind«, sagt die Jacqueline eilfertig. »Hast dein BMW schon verkauft?«, fragt der Mirko den Gerd. »Nein, noch nicht. Willst du nicht hergeben, was? Großes Auto, kleiner Schwanz.« Der Gerd rennt dem Mirko nach. »Noch nichts von Paragraph 7 gehört«, sag ich. »Jolanta, Paragraph 7 gilt auch für Fahrer und Fahrer, oder nicht?« Gerd bleibt hinter Vera stehen und holt einen Zettel von der Pinnwand. Sally hat 100 Euro Schulden bei der Agentur. Bei jedem Job sollen ja 20 abgezogen werden. Den Zettel kannst wegschmeißen, sagt er zu Vera. Und zu Mirka und mir. Und die Nummer, von der er schneuen kannst, vergessen. Dann gibt er Sabrina ein Zeichen und die beiden verschwinden. Die Vera hat hörbar aufgeatmet. Na, bist froh, dass er draußen ist? Und wie? Und die Jacqueline? Alle beschweren sich schon über den Gerd. Da sagt die Jolanta, weißt du, wie im Film, guter Polizist, böser Polizist. Ich bin der Gute. Und sie dreht eine neckische Pirouette. Dann geht sie rüber, die Mädels fotografieren. Am nächsten Montag bin ich mit Goscha wieder in die Neutorgasse gefahren. Sie ist sehr nervös gewesen. Weil sie ihre Ambulanzkarte nicht mitgehabt hat, hat es eine Rüge von der Schalterdame gegeben und wir haben eine halbe Stunde warten müssen. Goscha hat von Natascha erzählt. Natascha arbeitet jetzt, sie schält Kartoffeln für ein Restaurant, aber sie tut sich sehr schwer. Sie hat ja auch noch nie gearbeitet. Goscha weiß, was schwere Arbeit ist. In der Berufsschule hat sie Gärtnerin gelernt, da mussten sie ein Praktikum machen, pflanzen und hacken und jäten und pflücken und ernten in der heißen Sonne. Das war schwere Arbeit. Und dann hat sie auch für Natascha gearbeitet. Die hat ja schon in Polen das gemacht. Und sie hat für sie auf das Kind aufgepasst und die Wohnung geputzt und gekocht und alles. Und Natascha hat sich schön angezogen und ist ins Kaffeehaus gegangen und hat nur befohlen. Und Elzbieta hat auch für sie gearbeitet. Aber sie hat ihnen kein Geld gegeben, nur das Essen und dass sie da schlafen konnten. Und Goscha konnte in die Schule gehen. Und dann ist sie zur Ärztin hineingerufen worden. Mir ist mulmig gewesen. Wie sie herausgekommen ist, hat sie immer noch nervös und zweiflerisch reingeschaut. Sie hat gesagt, alles gut, das heißt, alles ist in Ordnung, nicht wahr? Ich habe sie in die Arme genommen. Ja, alles ist in Ordnung. Und da ist es aus ihr herausgesprudelt. Jetzt sage ich dir, warum ich vorige Woche geweint habe. Mein Sponsor, weißt du, den mir Tatjana damals vermittelt hat, mit dem habe ich ohne Präservativ geschlafen. Er war sehr nett, sehr klug auch, aber er wollte mit mir immer nur ohne Präservativ schlafen. Er hat mir immer 200 Zloty gegeben, 50 Euro. Und er hat in seinem Leben viele Frauen gehabt. Und all die Zeit habe ich mich gesorgt. Denn jetzt weiß ich ja, dass nicht sein kann. Aber bei ihm eben nicht. Ach Martin, du bist der beste Freund, den ich habe. Besser als meine Mutter, besser als meine Schwester. Na, sag nicht sowas. Du kümmerst dich um mich, du hilfst mir. Meine Mutter hat mir nie geholfen, meine Schwester auch nicht. Du bist unser Stern, weißt du? Juliette hat gesagt, du bist so klug und so gut. Wie du zu uns gekommen bist und sie hinaufgegangen ist, die Wäsche zu waschen, ist Elzbieta heruntergekommen und hat gesagt, Juliette hat angeordnet, dem Martin Kaffee zu machen. Nicht gesagt, angeordnet, befohlen. Na komm, fahren wir.